mit Staub bedeckt, einer von vielen, mit tausend Wünschen, tausend Zielen. Ich vergesse nie, was war, auf die Zukunft, inshallah. Wer war da für dich, als du geträumt hast? Wer außer dir wusste, dass du Mama stolz machst? Wer hat dich ausgelacht? Wer schaut heute hoch zu dir? Auch wenn der Beat nicht mehr läuft, gehört die Krone mir. Wer hat an dich geglaubt, damals, als es keiner tat? Wer hat gesagt, dass er dich liebt und ist am gleichen Tag zu deinem Feind geworden? Alles nur aus Eifersucht. Jeder muss wissen, was er tut, ich weine keinem nach. Wer wollte sein wie du und macht heute auch Star vor dir? Ich geb meinen Fick auf deine Sippe, geh und frag nach mir. Wer hat um dich geweint? Ich meine, wie ein echter Freund. Papa war Ingenieur. Heute spricht er schlechtes Deutsch. Vergiss, was einmal war. Du siehst mich heute strahlen. Kommst du von unten, musst du deine Träume planen. Und auf dem Weg hab ich mir jeden gemerkt. Glaub mir, diese falschen Hunde sind die Tränen nicht wert. Und mit der Zeit hab ich gelernt, dass du in Einsamkeit fährst. Nicht jeder Weg hat sich gelohnt. Ich stand allein im Nirgendwo, mit Staub bedeckt, einer von vielen, mit tausend Wünschen, tausend Zielen. Ich vergesse nie, was war, auf die Zukunft, inshallah. Was bildest du dir ein, mit wem willst du hier Kräfte messen? Bist du bereit für den Erfolg, ständig Dreck zu fressen? Was hast du je erreicht, lass mal deine Filme sein. Ich bin ein Mann und Männer, hörst du nicht um Hilfe schreien? Was hast du heute vor, wo willst du morgen sein? Hier auf der Straße zählt nichts weiter als dein Wort allein. Was verstehst du schon von diesem Lebensstil? Du Nutte machst dich gerne wichtig und du redest viel. Was wär mein letzter Wunsch, wär heute mein letzter Tag? Gib mir das Mikrofon, ich mach es noch ein letztes Mal. Das hier ist mehr als Liebe, das hier ist wahre Kunst. Ich tu es für die Straßenjungs. Unser Eins wollte lieben, gerne fliegen lernen. Doch anstatt Flügel sind uns Hörner gewachsen. Doch Taten werden bezeugen, was Wörter nicht schaffen, sobald unsere Seelen den Körper verlassen. Und mit der Zeit hab ich gelernt, dass du in Einsamkeit fährst. Nicht jeder Weg hat sich gelohnt. Ich stand allein im Nirgendwo, mit Staub bedeckt, einer von vielen. Ich vergesse nie, was war, auf die Zukunft, inshallah. Keiner hilft dir, wenn du am Boden liegst. Doch jeder will dein Freund sein, wenn du nach oben schießt. Ich hatte immer schon ein großes Ziel. Gruß an meine Fans, ich wär nichts ohne sie.